1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sind auch da, wie sich das gehört, nachts um 1 hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute wieder frei und ganz offen für eure Themen. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Lisa. Das ist meine erste Anruferin heute Nacht und Lisa ist 28. Hallo. Hallo Lisa. Hallo. So, um was geht's bei dir? Ja, es geht um meine Mutter. Was ist da los? Meine Mutter ist seit ungefähr 30 Jahren bei den Hare Krishnas. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, erklär es mal ein bisschen. Ich glaube, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Früher, das waren früher immer so genau, mönchsartige Menschen, die mit kahlgeschorenen Köpfen durch die Fußgängerzonen gingen und sangen und so ein bisschen buddhistisch oder fernöstlich angehaucht waren. Genau, also eher hinduistisch, so die Veden. Hinduistisch, ja. Genau. Mhm. Und ja, im Grunde genommen ist es ja keine, es ist genauso eine Religion wie alle anderen auch. Ja. Ja. Weiß nicht, also es sind halt irgendwelche, es ist eine Sekte, sagen wir es mal so. Ist es eine krasse Sekte? Nee, eigentlich nicht. Nee. Also früher waren die vielleicht ein bisschen härter drauf als heutzutage, aber eigentlich. Wobei, wenn man die so auf der Straße früher sah, wirkten die immer ganz harmlos. Die quatschen einen nicht an oder quasselten einen nicht zu und. Ja, das ist ja bei Sekten meistens so, dass die ganz harmlos wirken und dann eigentlich gar nicht harmlos sind. Ja, ja. Aber eigentlich sind die wirklich harmlos. Die machen eigentlich nichts anderes außer beten und ein bisschen die Leute bekehren, was Religion so machen. Das heißt, wenn deine Mama 30 Jahre bei denen ist, bist du, da du 28 bist, so aufgewachsen? Genau. Und gehörst du auch zu dieser Sekte? Nein, nicht mehr. Also ich bin mit 16 habe ich den Ausstieg gewagt, angefangen sozusagen. Mit 18 war ich dann endgültig draußen und ja, das hat dann natürlich auch die Beziehung zu meiner Mutter beeinflusst und heißt es ist zum Bruch gekommen? Mehr oder weniger, ja. Ja. Also wir hatten in den letzten Jahren nur noch sporadischen Kontakt und vor 2 Monaten ungefähr hat sie den Kontakt ganz abgebrochen, weil sie meinte, ich wäre überflüssiger Ballast auf ihrem Weg zu Gott. Oh. Und, das ist natürlich ein hartes Wort, wenn die eigene Mutter das sagt. Richtig, also ich fand das auch nicht so ganz witzig und ich habe ihr dann auch ihren Willen gelassen und habe gesagt, ja okay, wenn du das so möchtest, bitteschön. Unnütziger Ballast auf dem Weg zu Gott. Ja. Bist du meine Tochter Lisa. Mhm. Wenn man da so rein wächst, dann hast du die ganzen Riten, all das mitgekriegt, was Hare Krishna ausmacht. Mhm. Beschreib dir mal so ein bisschen, wie das so abging früher als Kind. Also im Grunde genommen war es eigentlich ganz schön, wenn man das mal so sieht. Also es gab einen geregelten Tagesablauf mit Gebeten morgens, Singen und viel Philosophie und aus den heiligen Schriften lesen und beten und solche Geschichten halt. Ja, hat man dir wahrscheinlich nicht den lieben Gott erklärt, sondern mehrere Götter? Nein, also die Hare Krishna sind basieren auf Bhakti-Yoga, wenn ich mich recht erinnere. Das ist jetzt alles schon eine ganze Weile her. Mhm. Aber nein, es gibt nur einen Gott und eben Krishna. Und zu ihm zu gelangen ist das ultimative Ziel. Und seid ihr in einer Familie aufgewachsen? Gab es auch den Vater mit in der Familie? Nein, nee. Also mein Vater ist... Meine Mutter und mein Vater haben sich getrennt, eigentlich in der Nacht, in der ich gezeugt wurde. Und ach so. Ich habe ihn dann erst kennengelernt, als ich 10 Jahre alt war. Also ich bin. Der gehört aber nicht dazu. Nee, der gehört nicht dazu. Du warst das einzige Kind deiner Mutter und bist dann allein bei ihr aufgewachsen. Genau. Ja. Wie kam dann, dass du sagst, mit 17, 18 die Entscheidung, dich von dieser Sekte oder aus dieser Sekte herauszulösen? Warum? Ja, ich habe einfach angefangen, selbstständig zu denken und ich habe viele Dinge hinterfragt und viele Dinge haben für mich keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, warum muss ich so und so viele Gebete sprechen und weiß nicht, also die ganz normalen Sachen, die man fragt, wenn einem Regeln auferlegt werden, ohne dass man den Sinn dahinter versteht. Und wenn man nach dem Sinn fragt, dann bekommt man irgendwelche Ausflüchte und bekommt gesagt, ja, weil das so geschrieben steht und das war mir halt nicht genug. Wie war denn das überhaupt so als Kind? Du warst doch dann bestimmt eine große Außenseiterin. Alle anderen waren normalbürgerlich, christlich eingebunden. Und du warst dann ein Hare Krishna-Mädchen. Ja, das war natürlich nicht so schön. Vor allen Dingen, weil wir auch sehr oft umgezogen sind. Wir sind während meiner Kindheit fast einmal im Jahr umgezogen. Mhm. Teilweise auch in andere Länder ganz. Und ich war natürlich immer sowieso die Neue. Mhm. Dann war ich noch total exzentrisch, weil ich mich nicht anpassen wollte. Und dann war ich auch noch Hare Krishna und also so Außenseiter rundum. Als du dann die ersten, ich sag mal so, die Emanzipationsschritte gemacht hast, in dem Alter von 17, 18 Jahre, wie hat deine Mutter darauf reagiert? Sie hat das für eine Phase gehalten, weil ich ja auch in der Pubertät war und sowieso rebelliert habe. Mhm. Sie hat gedacht, lass sie mal machen, die kommt schon irgendwann wieder. Also nicht so ganz ernst genommen am Anfang. Nee. Mhm. Würdest du denn sagen, jetzt mit dem Wissen, mit sehr viel Wissen über diese Sekte Hare Krishna, wir haben es gerade am Anfang schon so ein bisschen besprochen, dass es schon im Grunde harmlos ist, oder würdest du auch warnen wollen? Es ist im Grunde genommen ist es harmlos, genauso wie alle anderen Sachen auch. Allerdings kommt es darauf an, wie sehr man sich darin hineinlebt und hineinsteigert. Ja, man kann, Schokolade ist auch harmlos, aber wenn man davon 5 Kilo am Tag isst, dann wird es auch irgendwann brenzlig. Also. Und du hast das Gefühl, dass deine Mutter 5 Kilo Hare Krishna zu sich genommen hat? Ja, ja. 10 Kilo. 10 Kilo, verblendet ist und fanatisch und irgendwie... Also das führt mich zu meinem eigentlichen Problem, weil, also wie gesagt, ich habe seit 2 Monaten ungefähr ist der Kontakt ganz weg, auf ihren Wunsch hin auch. Und jetzt habe ich heute eine Nachricht auf meiner Mailbox, wo sie mir mitteilt, dass sie bald sterben wird und dass ich, wenn ich sie nochmal sehen soll, will, dass ich dann vorbeikommen soll. Und daraufhin habe ich sie natürlich sofort angerufen und habe gefragt, was los ist und ob sie krank sei. Und ist sie krank? Nein, sie hat aufgehört zu essen. Sie hat aufgehört zu essen? Sie hat aufgehört zu essen, weil sie sterben will. Weil sie zu Gott will? Ja. Das ist jetzt die krasse Übersteigerung und wo du sagst, das hat mit der eigentlichen Grundlehre gar nichts mehr zu tun. Das ist verrückt. Ich finde, da hört der Spaß einfach auf. Sie kann machen, was sie möchte und sie kann glauben, was sie möchte und wenn sie sich gerne geißelt, bitteschön. Gibt es so ähnliche Vorfälle, hast du das mal gehört, in diesen Kreisen? Gab es das schon öfter, dass jemand sich zu Tode gehungert hat, um zu Gott zu kommen? Nein, aber das muss nichts heißen. Ich bin da jetzt nicht unbedingt so sehr involviert. Aber, so, jetzt hast du sie angerufen und die hat dir gesagt, ja, ich bin nicht krank. Wie alt ist deine Mutter? 58. Ach nur, ich bin nicht krank, aber ich werde nichts mehr essen, ich will sterben. Was hast du ihr da geantwortet am Telefon? Ja, ich bin natürlich heulend zusammengebrochen, habe ich gesagt, was das soll. Und was soll das? Hat sie es versucht, dir noch mal ein bisschen näher zu bringen? Sie hat halt gesagt, dass dieses Leben nicht mehr für sie bietet. Und dass sie, also im Grunde genommen ist es so, sie wohnt in einem sehr, sehr kleinen Dorf, hat keine Freunde. Sie geht zwar in den Tempel, in den Hare Krishna Tempel ab und zu, aber wirklich Freunde hat sie dort nicht. Sie hat kein Geld, sie findet keinen Job, sie lebt von 180 Euro Sozialhilfe im Monat. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie todeinsam ist und total unglücklich und dass man dann an Selbstmord denkt, das liegt da. Also du glaubst, dass schon die äußeren und sozialen Umstände im Diesseits der Grund sind, nicht eine spirituelle Überzeugung, so zu Gott zu gelangen? Doch, also die spirituelle Überzeugung, die ist schon immer da gewesen und die ist natürlich auch das Hauptproblem, also wenn man das jetzt mal Problem nennen möchte. Aber ich glaube einfach, dass diese anderen Dinge da den Ausschlag gegeben haben. Oder das Ganze zu uns befördern, stark befördern. Ja, auch der Bruch mit mir dann. Sie hat auch gesagt, dass sie, dass der Kontakt mit mir das Einzige wäre, was sie davon abgehalten hat, hätte. Ja, aber den hat sie ja abgebrochen, nicht du. Eben. Sie ist ja schuld. Eben. Aber was hast du denn jetzt dir überlegt, wie willst du dich verhalten? Ja, wenn ich das wüsste, deswegen rufe ich ja eigentlich an. Also ich habe jetzt gesagt, dass sie das mit ihren Krishna-Leuten besprechen soll, weil ich nicht glaube, dass sie das den Leuten da erzählt hat. Ja. Und morgen werde ich wieder mit ihr telefonieren und... Wie weit wohnt sie von dir entfernt? Sie wohnt in der Nähe von Trier, ich wohne in Hamburg. Oh, das ist eine ziemlich weit entfernt, ja. Also ich könnte natürlich jetzt auch hinfahren, das würde ich natürlich machen. Ja, es geht um meine Mutter. Deine Mutter hat dich sehr verletzt. Sie hat zu dir gesagt, du stehst mir im Wege auf dem Weg zu Gott. Andererseits kann man vielleicht großherzig sein und sagen, sie ist schon irgendwie auf einem verblendeten Trip. Ich bin Verletzung gewohnt von meiner Mutter. Ich habe das ist eigentlich gar nichts. Also was ich in meiner Kindheit von ihr für Verletzungen bekommen habe, ist viel schlimmer. Aber darum geht es jetzt auch nicht. Mhm. Es sind immer noch Gefühle da. Es ist deine Mutter. Natürlich. Es ist auch noch Liebe da, Mutter, die Liebe zur Mutter. Ja, natürlich. Mhm. Ich möchte, dass sie glücklich ist. Und deswegen habe ich ja auch akzeptiert, dass sie diesen Krishna-Weg so extrem auch geht. Aber ich habe nicht gedacht, dass es so weit kommt. Hältst du es für möglich, dass das schon ein Hilferuf war, dass sie dass sie Kontakt zu dir gesucht hat? Sie hätte es ja auch ganz sein lassen können. Das glaube ich jetzt im Nachhinein schon. Sie hat auch mit meinem Vater telefoniert, was auch sehr bemerkenswert ist, weil die wirklich keinen besonders guten Kontakt hatten oder haben. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, von der Lehre Hare Krishnas, ist das eine Sünde, so etwas zu tun oder ist das okay? Nee, das ist schon okay. Also sie nennt es den Weg des Yogis gehen. Also wenn du mit den Hare Krishna-Leuten sprechen würdest, hättest du keine Unterstützung von denen, um deine Mutter zu retten, um ihr zu helfen? Doch, das glaube ich schon. Das schon? Das glaube ich schon. Lisa, da musst du handeln, da musst du hinfahren, finde ich. Da musst du es tun. Aber ich meine, ich bin hin und her gerissen. Natürlich möchte ich nicht, dass meine Mutter sich zu Tode hungert. Natürlich nicht. Das ist schon klar. Aber was wäre die Alternative, wenn sie weiter in dieser Bude hockt, einsam und alleine, ohne Geld? Das weiß ich nicht. Das ist auch kein Leben. Nee, das ist auch kein Leben. Aber jetzt geht es ja darum, was jetzt konkret schnell getan werden muss. Es besteht die Möglichkeit, dass du mal ab und zu telefonierst. Ich habe aber die böse Vermutung, dass das nicht viel nutzt, sondern du musst tatkräftig vor Ort sein. Stell dir vor, es passiert etwas und du machst dir hinterher Vorwürfe, dass du nicht zumindest alles versucht hast, was in deiner Macht steht. Und ich glaube, dass man mit dem direkten Gespräch, wenn man da ist, wenn du vielleicht mit den Krishna-Leuten redest und halt auch gemeinsam mit dir irgendwie Auswege versuchst zu suchen, dass die materielle Situation etwas besser wird. Ich weiß es nicht, es muss nur etwas geschehen und du musst hinfahren. Ja, sie träumt davon, nach Indien zu gehen und dort zu leben. Und ich habe ihr jetzt gesagt, dass ich ihr etwas Geld gebe, damit sie sich ein Ticket kaufen kann und nach Indien fahren. Okay, und wenn das der Weg ist, dann soll das der Weg sein, ja. Ja. Ich hoffe einfach, dass sie, wenn sie dort ist, dass sie dann wieder einen neuen Lebensmodus hat. Ja, vielleicht. Aber sicher wäre es im persönlichen Gespräch besser, das alles noch rauszukriegen und es ihr vielleicht auch persönlich dann zu sagen. Das Wochenende ist nicht mehr so weit hin, fahr am Wochenende nach Trier. Ich weiß nicht, ich kann das ja nicht so beurteilen, in welcher Situation du wieder in Hamburg lebst, ob das ist ja auch mit Kosten verbunden, aber es geht ja um deine Mutter. Ja, sicher. Es geht auch darum, dass du für dich auch später mal sagen kannst, ich habe das Richtige damals getan. Ich habe nichts unterlassen. Und wenn die Dinge dann ihren Gang gehen, nun gut, dann gehen sie ihren Gang. Aber du musst alles Menschenmögliche tun, finde ich. Ja, natürlich schon. Andererseits kann ich ja auch verstehen, warum sie nicht mehr leben möchte. Ja, aber da muss alles unternommen werden, dass da jetzt irgendwie Hilfe geleistet wird. Und die Idee, die du hast mit dem Geldgeben für Indien, ist ja schon mal, wäre ja vielleicht ein ganz toller Ausweg sogar. Also ich würde mich mit ihr sehr intensiv beschäftigen, wie auch immer jetzt, entweder erstmal telefonisch oder persönlich und nach Lösungen suchen. Und wenn du ihr das vorschlägst, mal sehen, wie sie reagiert, und dann ist das vielleicht die direkte nächste Hilfe. Lisa, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja, natürlich. Schwieriges Problem, schwieriger Konflikt. Ja, sicher. Obwohl eigentlich im Moment auch kein Konflikt. Wenn du sagst, dass ich habe noch diese Liebe zu meiner Mutter trotz aller Verletzungen, dann muss man helfen, du musst zur Seite stehen. Ja, aber ich weiß, dass sie sehr unglücklich ist, so wie sie jetzt ist. Mhm. Ich dann hilf ihr mehr in ein glückliches Leben hinein, wenn du die Kraft und die Möglichkeiten dazu hast. Aber das kann ich ja nicht. Ich kann sie ja nicht aus... Mein Weg, ihr zu einem glücklicheren Leben zu verhelfen, wäre, sie da rauszuholen etwas. Mhm. Aber das kann ich nicht, weil sie das nicht will. Okay, aber vielleicht wäre es Indien. Da habe ich dann aber auch überhaupt keine Kontrolle mehr. Das stimmt. Ich habe ihr das ja auch schon gesagt und sie hat gesagt, ja, das wäre ja super, dann kann ich an einem heiligen Ort sterben. Also, Ach so, darauf geht's hinaus. Sie ist total entschlossen, fest entschlossen. Und ich gucke gerade auf meine Uhr, Lisa, mir läuft ein bisschen die Zeit weg. Ich möchte mal, dass wir da noch ein bisschen ausführlicher im Hintergrund drüber nachdenken. Wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen. Das heißt, du wirst von Sabine angerufen. Das ist meine Psychologin heute Nacht. Okay. Die hat das mitgehört und wir überlegen mal gemeinsam, ob es vielleicht noch andere Ansatzmöglichkeiten gibt. Okay? Super, ich danke dir. Sehr gerne, Lisa. Alles Gute wünsche ich. Danke dir auch. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und die E-Mail-Adresse domian@rde, Petra 37. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Petra. Um was geht's bei dir? Geht sich um den sexuellen Missbrauch an meine Tochter. Wie alt ist deine Tochter? Jetzt ist sie 10. Und wann hat der Missbrauch stattgefunden? Mit 4. Wer ist der Täter? Mit dem leiblichen Vater. Der leibliche Vater? Mhm, genau, mit dem ich aber nicht verheiratet war. Erzähl mal, wie ist das rausgekommen? Woher weißt du das? Das ist rausgekommen, sie ist also alle 14 Tage zu ihm gefahren, indem ich sie hingebracht habe. Mhm. Und Ostern vor 6 Jahren ist es so gewesen, dass ich sie gebadet habe und am anderen Tag hat sie sich halt gekratzt und dann hat mein jetziger Mann, der hat dann gesagt, das kann doch nicht sein, guck einfach mal nach, ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und mein Mann war allerdings nicht zugegen. Und da habe ich so gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf gekommen bin, da darf niemand dran an deiner Pipi, nicht dein Papa, nicht der Ralf, mein jetziger Mann, nicht der Opa und ich auch nur zum Saubermachen. Und dann sagte sie halt, der Papa war da aber schon dran. Und dann habe ich nur gesagt, ja, mit Sicherheit alle 14 Tage vielleicht mal zum Saubermachen. Nee, sagte sie, also der war da schon mit seiner Zunge dran. Hm. Und als sie dann sagte zu mir, das hat so gekitzelt, da wusste ich, das Kind erzählt mir keine Märchen, sondern die Wahrheit. Und da habe ich mich angezogen, also sie hat sich angezogen und mein Mann kam dann aus dem Keller wieder rauf und ich muss wohl gerade bleich gewesen sein und er sagte, was ist denn passiert, was ist los? Und ich sag, wir müssen jetzt zur Kripo fahren und dann habe ich ihn auch sofort angezeigt. Ja, und was ist daraus geworden? Er ist dann 3 Jahre später verurteilt worden. Ah ja. Also es hat sich sehr lange hingezogen. Er ist erst in Heinsberg verurteilt worden. War er geständig? Erst nicht. Erst hat er meinen Freund beschuldigt und dann hat die Polizei ihn nochmal zur Befragung angehört. Mhm. Und da hat die Polizei halt gesagt, hör mal, es ist besser, wenn du jetzt gestehst, wenn das wirklich war, anstatt deine Tochter dann wirklich vor Gericht nochmal zu zerren und der wirklich da alles nochmal zuzumuten. Und dann hat er gesagt, okay, also ich gestehe, ich bin das gewesen. Was hat er denn konkret gestanden, was er getan hat? Den, wirklich den sexuellen Missbrauch. Er hat sich geduscht und dann wollte sie ihm nur den Rücken waschen und er hat dann erst gesagt, nee, lass mal. Und dann hat sie aber gesagt, okay, bei der Mama wasche ich auch schon mal den Rücken. Und dann muss er aber schon auch ein erregiertes Glied gehabt haben. Und dann hat er sie auch gefragt, ob sie dann mal dran lutschen würde. Und da hat sie gesagt, nee, möchte ich nicht. Und weil es dann ihr Papa war, hat sie dann doch gesagt, okay, mache ich. Nach 3-4 Mal hat sie dann wohl aufgehört, weil sie es nicht mehr wollte. Hm. Und abends hat er dann gefragt, ob er mal bei ihr unten lecken dürfte. Ne? Wir reden von einem 4-jährigen Kind, ne? Ich, genau. 4 Jahre? Ja. Und das hat er dann getan? Das hat er dann getan, richtig. Ist es noch zu weiteren sexuellen Handlungen gekommen? Also er sagt nein, obwohl... Ich weiß es nicht. Also zuzutrauen ist es ihm. Mhm. Und da brach für mich eine Welt zusammen, als sie mir das erzählte. Das glaube ich. Das kam auch immer Stückchen für Stückchen nachher raus. Also sie hat nicht direkt alles erzählt, sondern immer Stückchen für Stückchen. Ja gut, es war ein 4-jähriges Kind, da kann man das ja auch verstehen. Konnte das ja gar nicht einordnen, was das bedeutet. Und ja, genau. Nun ist die Tochter 10 Jahre alt, sagst du. Mhm. Aber du rufst mich heute an. Ja, genau, weil er ist rausgekommen und zwar vor ungefähr 14 Tagen. Ich hatte mit dem Stiefbruder noch telefonischen Kontakt jetzt in den letzten 3-4 Monaten. Und mal eben, das Ganze ist ja sehr lange her jetzt schon. Richtig, genau. Ich wusste, dass er halt vor 3 Jahren zum Einsitzen kam. Also am 3. Oktober musste er einsitzen. Vor 3 Jahren? Vor 3 Jahren, mhm. Genau. Also so lange hat er sich das hingezogen dann mit der Verhandlung. Richtig, mhm. Genau. Ja. Und dann wusste ich ja ungefähr, wann er wieder rauskommt. Er ist dann verurteilt worden zu? Insgesamt 3 Jahren. 3 Jahre. Mhm. 3 Jahren, weil er ist nochmal, erst war es in Heinsberg zu 3 Jahren und 6 Monaten und mhm. dann ist er in Widerrufung gegangen und hat dann in Aachen hat er 3 Jahre gekriegt, endgültig. Verstehe. So, und jetzt kommt er bald raus. Er ist draußen. Er ist draußen. Er ist vor 14 Tagen rausgekommen und ich habe sehr große Panik, dass er irgendwann vor meiner Tür steht. Ich bin zwar umgezogen mit meinem jetzigen Mann, ich habe geheiratet, ich habe nochmal eine Tochter bekommen. Mhm. Könnte er deine Adresse leicht ausfindig machen? An für sich nicht, weil ich normalerweise alles dafür getan habe, das zu sperren bei den ganzen Ämtern, Jugendamt und so weiter. Mhm. Aber ich habe jetzt vorgetragen mit Gesicht, eine Adresse könnte man immer noch rauskriegen, ja. Mhm. Warum hast du diese Sorge? Weil er Zorn auf dich hat? Nein, weil er bei Gericht am Verhandlungstag, wo er die 3 Jahre bekommen hat, die Richterin gefragt hat, wann darf ich meine Tochter wiedersehen? Mhm. Und da hat die Richterin gesagt, also das ist jetzt eine Frage, die stellen sie mir nicht wirklich. Ne? Mhm. Und da hat die Richterin gesagt, also wenn es nach mir ginge, würde sie erst mit dem 18. Lebensjahr nochmal zu Gesicht bekommen. Mhm. Und ich denke mal, er will auf jeden Fall wieder Kontakt mit ihr aufnehmen. Aber das vermutest du nur. Du weißt ja nicht, was in den 3 Jahren mit ihm und in ihm vorgegangen ist. Nee, also er war wohl bei seinem Stiefbruder und hat da auch vom Gefängnis erzählt und hat auch erzählt, das hat ihm da sehr gut gefallen. Also es wäre nichts Schlimmes gewesen. Und du hast Kontakt mit dem Stiefbruder? Ja, genau. Also weiß der Stiefbruder auch, wo du wohnst? Nein, weiß er nicht. Er hat nur meine Telefonnummer. Ach so. Was für ein Verhältnis haben die beiden Männer denn miteinander? Gar nicht mehr. Er hat gesagt, du kannst gerne zu einem Kaffee kommen, aber weiterhin möchte ich keinen Kontakt mehr mit dir haben. Also man weiß nicht, ob er in der Haft eine Therapie gemacht hat? Weiß man nicht. Nee, gar weiß ich nicht. Es kann also sein, dass der Mann geläutert ist, dass er bereut und sich wirklich zurückhält. Es kann aber auch sein, dass er noch fast genauso drauf ist wie vorher. Richtig, genau, weil auch in den ganzen Zeiten Drogenkonsum eine Rolle spielte. Mhm. Hättest du denn auch Angst vor ihm? Neigte er zur Gewalt? Ja, er drohte schon mal, aber richtige Angst hatte ich vor ihm nicht. Mhm. Also das nicht. Nur die Angst ist momentan da. Ich stehe da irgendwo an der Ecke, versucht dann meine Tochter jetzt an der Schule wieder abzufangen. Mhm. Oder sie spielt dann draußen. Ist er dann irgendwo zugegen, wo er sie vielleicht mal anspricht? Mhm. Hallo, ich bin dein Vater, ich bin jetzt wieder da, ich möchte Kontakt mit dir haben. Ich verstehe absolut die Sorge, die du hast. Mhm. Aber mal so ganz objektiv gesehen, ich will es nicht kleinreden, um Gottes Willen nicht. Aber dafür müsste er viel machen. Er muss deine Adresse rauskriegen. Ja. Er muss herausbekommen, wie deine Tochter aussieht. Er muss herausbekommen, wo die Tochter zur Schule geht, welchen Lebensrhythmus sie hat. Mhm. Das heißt, er müsste ganz viel kriminelle Energie, sage ich mal, reingepumpt werden von seiner Seite, um an euch heranzukommen. Brauche ich ihm ganz ehrlich gesagt. Traust du ihm zu? Ja. Mhm. Das ist natürlich eine ganz missliche Situation, wo dir auch keine Behörden helfen können. Nee, richtig. Weil er hat, sobald er das versucht, irgendwie, da kannst du natürlich aktiv werden. Ja, genau. Aber jetzt im Moment... Die Polizei hatte mir gesagt, also eine einstweilige Verfügung können wir nicht erwirken, weil wir dann ihre Adresse rausgeben. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, um Gottes Willen, das will ich also auf gar keinen Fall. Das heißt, du hast über deine Sorgen mit der Polizei schon gesprochen? Richtig, genau. Und die haben dir gesagt, also wenn, dann nur einstweilige Verfügung, aber dann muss die Adresse raus. Richtig. Oder es passiert was, dann können sie handgreiflich werden. Aber vorher können sie nichts tun. Mhm. Wie hat denn dieser Vater von deiner Tochter sich sonst dem Kind gegenüber verhalten? Also ganz am Anfang, er wollte sie nie haben. Mhm. Er hat immer gesagt, gib sie zur Adoption frei, ich will sie nicht, ich will keine Kinder, ich will meine Freiheit behalten. Und nach hat er dann gesagt, okay, also ich kann mich schon mit dem kleinen Wesen anfreunden und versuchen, ein Vater zu sein. Mhm. Also er hat die Rolle eigentlich ganz gut angenommen, meiner Meinung nach. Aber das klingt aber dann auch nicht so, dass er nun unbedingt, nehmen wir mal an, er wäre auch reuig und würde ein anderes Leben sich vornehmen, dass er überhaupt einen Kontakt aus Vaterliebe zu dem Kind haben möchte. So innig hört sich das ja nicht an, was du gerade geschildert hast. Das nicht. Also, wie gesagt, ich bin da so hin und wieder, also ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Also meine Angst ist sehr groß. Und dass wirklich nochmal passiert. Ich würde gerne sagen, obwohl man da natürlich äußerst vorsichtig sein muss, ich würde dir gerne sagen, vielleicht solltest du ein bisschen beruhigter und gelassener sein. Ja. So wie du es mir jetzt geschildert hast, ich muss wirklich sehr vorsichtig sein, denn wenn irgendwas passiert, man weiß, man guckt ja in einen Menschen nicht rein. Mhm. Aber vielleicht ist die Gefahr nicht so groß, dass er all dieses unternimmt, um an deine Tochter heranzukommen. Weil ihm wahrscheinlich auch bewusst ist, mit welchem hohen Risiko er spielt für sein weiteres Leben. Er hat immerhin 3 Jahre im Knast gesessen. Ja, die für ihn aber nicht sehr unangenehm waren scheinbar. Mhm. Na immerhin, aber er ist vorbestraft und war im Knast. Mhm. Also, das weiß man nicht. Hast du denn schon mal, ich meine, man sollte immer alle Möglichkeiten ausnutzen. Hast du mal Kontakt mit dem Weißen Ring gehabt? Mit Clown Röschen habe ich mich direkt in Verbindung gesetzt danach, ja. Und ich habe auch eine Psychologin gehabt. Aber bei meiner Tochter ist es jetzt nicht mehr so, dass sie darüber spricht. Sie spricht nur noch, wenn sie möchte darüber, dann lasse ich sie auch. Und bei mir ist es allgegenwärtig. Also ja. Jeden Tag. Clown Röschen, was ist das? Kenne ich nicht. Clown Röschen. Was ist das? Das ist so der Weiße Ring. Das ist der Weiße Ring, der nennt sich Clown Röschen. Clown Röschen, Aha, diese Begrifflichkeit war mir noch nicht klar. Ja. Also, und was haben die dir gesagt? Die haben gesagt, also man müsste jetzt abwarten. Mhm. Okay, dann würde ich das auch mal so sagen, Petra. Versuch mal, vor allen Dingen auch deine Sorge und deine Panik nicht zu übertragen auf das Kind. Ja. Damit sie überhaupt nicht jetzt irgendwie, dass sie noch in Angst gerät. Ja. Sondern dass du versuchst wirklich einfach nur aufmerksam zu sein, aber relativ gelassen jetzt mal an die nächsten Monate herangehst. Mhm. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Nicht immer einfach. Sehe ich genauso. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich doch dann der klügste Weg im Moment. Ja. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute dir und deiner Tochter. Ja, danke. Und hoffe natürlich von ganzem Herzen, dass nichts Schlimmes passiert. Ja, danke. Und dir danke für die tollen Shows, die du machst. Dankeschön. Dankeschön, Peter. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema Nesthocker. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die es sich zu Hause bei Mama und Papa recht bequem machen und sich bedienen lassen, obwohl sie eigentlich schon dafür zu alt sind. Und ich habe mir sagen lassen, dass es da immer mehr gibt. Früher war es ja irgendwie so, gehörte es zum guten Ton oder es war cool, so schnell wie möglich von zu Hause aus zu ziehen. Das scheint heute anders zu sein. Also ich möchte gerne mit Nesthockern sprechen, wie sie selbst das so einschätzen. Und ich würde natürlich auch sehr, sehr gerne mit Eltern von Nesthockern sprechen. Wie findet ihr das denn, dass der Sohnemann, der vielleicht schon 31 ist oder sowas oder 28, sich noch die Socken waschen lässt von der Mama und sich bedienen lässt. Also Nesthocker, das ist unser Thema. Ihr könnt rund um die Uhr mailen und euch anmelden oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Da sind wir ja bekanntlich immer schon hier. So, Freitag. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Heute ist Dienstag und Dienstag ist wie immer eine offene Themensendung und ich begrüße zu dieser offenen Themensendung jetzt herzlich. Wir kommen ja Freitag. Das ist eine komische freudsche Fehlleistung. Nicht, dass ihr denkt, dass ich schon denke, ich möchte, dass es Freitag ist. Nee, das war irgendwas anders. Thorsten, 43, guten Morgen. Ja, morgen Domian. Hallo Thorsten. Ich bin völlig nervös, jetzt hier im Radio zu sein, aber auch dankbar, mit dir mal reden zu können. Ja, leg mal los. Um was geht's denn? Es geht um das Thema Beschneidung. Mhm. Und ich habe jetzt gerade niemanden... Beschneidung bei dir? Genau, ja. Mit dem ich darüber reden kann. Ja. Und da fiel mir ein, dich anzurufen, per E-Mail erstmal zu schreiben. Als Kind wurde ich beschnitten. Ach so. Mit 3, 4 Jahren. Du bist schon beschnitten. Ja, ja. Mhm. Angeblich notfallmäßig notwendig. Ja. Und? Gut, im Laufe der Jugend, Frauen und so weiter, hat es mich eigentlich immer so ein bisschen, wenn es dazu kam, dass man mal die Hose fallen lässt, Ich habe mich geschämt eigentlich, so ein bisschen. Wie bitte? Weil du beschnitten bist? Genau, ja, ja. Die halbe Welt ist beschnitten. Ja, ich dachte, dass du das jetzt sagst, weil die halbe Welt ist beschnitten, ja, aber ich weiß auch, dass es viele gibt und ich gehöre auch zu, dass die Natur halt nichts umsonst wachsen lässt und dass es auch Frauen gibt, die das gar nicht mögen. Und es gibt Frauen, die mir, sagen wir, so gut gefallen haben, wo ich einfach auch so nervös war. Das kam selten vor, aber dass ich so nervös war, dass ich einfach mich geschämt habe irgendwie. Ne? So, und es ist es denn irgendwie, ist da was schiefgelaufen bei der Beschneidung? Sieht das irgendwie komisch verwachsen aus, oder? Ein bisschen, ja. Aber das ist jetzt... Das ist nicht das Thema. Nicht so sehr. Also ich. Wie sieht denn dein Penis ansonsten aus? Ist er normal geformt, normale Größe oder wie? Ja, das ist eigentlich ziemlich normal, ja. Also ich sag, wie groß wird er? Wie groß in Zentimeter? Ja. Klar. Ich glaube so um die 17. Ja, ist doch sehr guter Durchschnitt. Ja. Sehr gut. Aber das Thema ist halt ziemlich. Also, hör mal, da bin ich jetzt, aber das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, dass jemand, der beschnitten ist, deshalb Komplexe hat. Im Gegenteil, ich höre von der Frauenwelt immer wieder, dass die sogar drauf stehen, weil die Männer in der Regel, die beschnitten sind, länger können als die Männer. Nee, ist Quatsch. Also, das ist, nee. Also ich glaube, im Gegenteil der Fall. Das Gegenteil ist der Fall, wirklich. Na, das glaube ich nicht. Dann bist du, ist das bei dir nur so. Ist doch logisch, dass die ganze Empfindlichkeit der Eichel ist doch etwas abgestumpfter, wenn du beschnitten bist, als wenn du nicht beschnitten bist. Du weißt ja gar nicht, wie es ist, wenn man... Genau, wenn man, ja, aber ich habe einiges unternommen, um mich da ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Also eine Therapie zu machen ist sehr schwierig, glaube ich. Ich habe mal vor Jahren ein Gespräch gesucht bei einer Psychologin auch und es ist meistens auch so verlaufen, dass sie auch sagte, ja, das haben doch viele. Aber es beruhigt mich nicht. Ich bin dann auch schon mal in Clubs gegangen, Swingerclubs und so weiter, habe das mir so ein bisschen hautnah angesehen, ne, wenn Pärchen zusammen sind und so weiter. Ja. Also ich schon an Grenzbereiche rangegangen. Ja. Und ich bin schon der Meinung halt eben, dass es Frauen einfach auch, also dass einfach die Haut fehlt. Ne? Also es gibt einfach viel mehr Nuancen, die man haben kann mit Vorhaut einfach. Ja. Das, was fehlt. Ne? Ja. Ich bin halt sehr empfindlich in dem Bereich, weil das Thema Sexualität vielleicht für mich sehr wichtig ist. Vielleicht wichtiger als für manche andere. Das ist ja auch eine Sache, wie man das sieht, welchen Schwerpunkt das hat für einen, ne, im Leben. Ne? Also, du bist ja nur schon im guten Alter von 43. Ja. Gab es längere Beziehungen? Warst du verheiratet oder? Nein, es gab einmal so ein, zwei Jahre mal. Ein, zwei Jahre nur? Ja, immer so. Hast du denn ab und zu Sex so one night? Ja, ja, ja. Das schon? Ja, ja. Oft? Gerade eine Freundin, also eine Affäre mit einer Frau. Ja, sie hat Schluss gemacht vor ein paar Tagen und ich habe mir die Schuhe immer so angezogen, aber nie mit ihr besprochen. Das ist ein bisschen so, ne, mein Ding wieder, Komplexe und so weiter. Ja, Moment mal, wenn du mit 43 Jahren schon sehr viel Sex hattest, sagst du? Ja, was heißt viel? Also ich bin jetzt nicht, also seit 20 Jahren in einer Beziehung, aber es gab auch viele Jahre, wo nichts lief. Okay, ne? Aber du hast schon mit einigen Frauen geschlafen, das ja, kann man sagen. Ja, ja. Und die Zahl könnte auch zweistellig sein. Ja, könnte auch sein. So, wie sind denn die Reaktionen dann dieser Partnerin gewesen auf deinen beschnittenen Penis? Also ich habe sie nie direkt gefragt, gefällt dir mein Pimmel? Ne? Also, aber wie war es denn dann so? Man bekommt ja schon mit, und zwar man bekommt schon mit an den Blicken teilweise oder an dem Gefühl einfach. Ne? Also es gab Frauen, die haben dazu gar nichts gesagt. Das war überhaupt nicht das Thema. Mhm. Aber die letzte zum Beispiel jetzt, die ich einfach total mag, immer noch, also ich bin total verliebt, nur die hatte auch einen anderen Freund. Ja. Also ich war quasi in Affäre so zwischendurch. Als wir zum ersten Mal, die ersten Male so im Bett waren, und da habe ich einmal gespürt, wie sie so das machen wollte, ne, also per Hand, wie sie es gewohnt war, ja, bei anderen Männern. Okay. Und ich habe einfach gespürt, dass es einfach für sie, sie guckte, sie war traurig, sie war einfach... Ja, weißt du das? Hast du sie gefragt? Bist du traurig? Nein, ich konnte gar nichts. Ich war völlig schockiert, ich war wie gelähmt und konnte gar nichts sagen, fragen, ich... Das kann ja gar nichts Schlimmes bedeuten. Gut, die Frau ist es vielleicht gewöhnt, mit einem Mann zu schlafen, der eine Vorhaut hat und wollte so in der Art und Weise sich damit beschäftigen, hat es gemerkt, dass du keine Vorhaut hast und hat sich darauf eingestellt. Kann ja sein, dass das völlig okay für die war. Ja, kann auch sein. Mein Gefühl war aber, und ich glaube, das täuscht mich jetzt nicht da, dass sie enttäuscht war und es aber nicht gesagt hat, um mir nicht weh zu tun. Ne? Also ich wollte mich fragen, um das Thema, ja, ich weiß nicht, wir haben das Thema zwar schon mal gehabt, Vorhaut, das habe ich schon mal angesprochen, aber dezent um 3-4 Ecken, ne, um nicht zu zeigen, ich habe einen Komplex damit, ja, um mich ein bisschen zu verstecken, ganz einfach. Ja, aber vielleicht wäre es gut, das mal ganz sehr schnell und konkret anzusprechen, damit du das aus dem Kopf rauskriegst. Wenn die dann sagt, mein Gott, das ist mir völlig egal. Also bei Frauen, die mir also jetzt erotisch nicht so super gefallen, da ist das kein Problem, kann man das machen, mache ich auch, habe ich auch gemacht. Ja. Aber Frauen, die ich wirklich, also, weißt du, manchmal ist eine Frau da, die, wo du sagst, das ist eine Frau, ja, die spricht alles an, auch Erotik, alles. Und mit der darüber so zu sprechen, das traue ich mich nicht, weil dann, da komme ich mir so klein vor und also, das mögen Frauen auch nicht, glaube ich. Ne? Ach, Doch, die mögen lieber reden als nicht reden und dass die Männer irgendwas spekulieren, also Dinge auszusprechen ist immer gut, finde ich. Aber ehrlich zu sein ist für die meisten schwer und in dem Fall, glaube ich, wird niemand jemandem wehtun wollen und sagen, also das gefällt mir nicht, das sagt keine Frau. Nein, aber du merkst an der Reaktion, ob die dich angucken nach dem Motto, hast du einen Altasten im Schrank, mich sowas zu fragen, oder ob die sich einfach nur freundlich rausredet und dann würde das in deine Richtung zu interpretieren sein. Nochmal die Frage, bist du mit deinem Penis mit allem drum und dran zufrieden, abgesehen von der Beschneidung? Ja, also abgesehen, das ist aber schon ein Grund, um nicht zufrieden zu sein. Nein, das ist für mich wichtig. Ja. Er ist dick genug, es ist alles da und er irrigiert richtig und so weiter. Ja. Thorsten. Ja, ist doof, ich weiß. Ist doof. Ne? Ich meine, es gibt viele schlimmere Probleme. Ich weiß das. Aber das Thema ist halt schon am Bohren. Das Thema Sexualität, fühle ich, ist bei mir total verletzt. Das ganze Thema. Ne? Das ist so, das ist jetzt mein allererster Gedanke gerade gewesen. Wenn das so ist, wie du mir das beschreibst, dass du quasi dein ganzes Leben lang, seitdem du erwachsen bist, dich mit diesem Komplex herumschlägst, ist das irgendwie anders und tiefer begründet. Da steckt irgendetwas anderes hinter. Das kann nicht nur die Beschneidung sein. Dafür ist das zu alltäglich. Das muss einen anderen Hintergrund haben. Ja, aber ich wüsste jetzt keinen. Das weiß ich auch nicht. Das wirst du wahrscheinlich auch so schnell alleine vielleicht gar nicht rauskriegen. Ich sag dir, die Tatsache, beschnitten zu sein, ist ein Teil der Normalität auf der Welt. Seit Jahrtausenden. Leider, sag ich mal. Also ich kenne Jungs, die sich im hohen Alter von 30 oder so noch haben beschneiden lassen, weil sie es schärfer finden. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja, ich aber. Ich kenne Jungs, die das gemacht haben. Zwei an der Zahl kenne ich, die es gemacht haben. Vielleicht ich kenne einen anderen, der musste aufgrund einer Erkrankung, musste sich nachträglich beschneiden lassen. Der hat auch erst gejammert und sagte, mein Gott, das tolle Häutchen, nun ist es weg und ich kann nicht mehr so viel damit machen. Und nach 3-4 Monaten sagte er, super, es ist perfekt und ich vermisse es gar nicht mehr. Ja, ganz teilweise geschnitten oder ganz? Es gibt ja ganz, auch, ne? vollkommen ganz, ja. Wenn das so gravierend ist, Thorsten, und du sagst mir, dass du auch nur einmal eine maximal einjährige Beziehung hattest. Nee, ich hatte schon einige Male öfters verstehe. Ne? Ja. Also, ja. Geh zu einem Sexualtherapeuten. Das können wir beide nicht im Gespräch erörtern. Das wollte ich auch nicht. Und du kriegst das auch nicht raus für dich. Wenn du da 30 Jahre jetzt drüber schon grübelst, wirst du das nicht ergründen können. Und das Ziel muss ja sein, dass du völlig unbefangen Sex haben kannst mit Frauen. Ja, also das Thema ist, wie gesagt, das ist nicht immer so präsent gewesen, mal mehr, mal weniger. Immer wenn du die Hose runterlässt. Genau, also ich habe es sehr stark verdrängt. Das ganze Thema ist bei mir immer so verdrängt worden. Mhm. So, ne? Und dann habe ich auch sowas kompensiert mit anderen Sachen. Und das macht ja jeder mehr oder weniger. Kompensieren tut jeder mehr oder weniger seine Schwächen. Mhm. Und das war halt eben meine Schwäche. Und irgendwann, wenn ich es dann erfolgreich kompensiert hatte eine Zeit, kam dann plötzlich eine Frau, die mich völlig umgehauen hat, wo ich nichts mehr halten konnte, wo ich also auch nichts mehr irgendwie verstecken konnte. Und dann war ich also wirklich am Boden dann. Ne? Also dann waren die Komplexe wieder so schön ausgegraben worden und dann, ich kam mir vor, ein verbranntes Stück Holz. Ich glaube, dieses Problem ist gut lösbar. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, ich habe einen extrem kleinen Penis, dann wäre das die Situation sehr schwer, weil das Problem ist nicht lösbar. Du kriegst keinen größeren. Aber du sagst, du hast einen normal ausgebildeten Penis. Wenn ich ihn sehen würde, würde ich sagen, Mensch, Junge, top, alles im grünen Bereich. Aber das reicht ja nicht. Das würde dich ja nicht beruhigen. Was spricht dagegen, zu einer Sexualberatung zu gehen? Gar nichts. Ich wollte euch deswegen anrufen, um mal einen Tipp zu haben, so, was man da so machen. Also ich meine, würden wir dir gerne jetzt im Hintergrund geben, wo du dich hinwenden kannst. Ich würde es dir wirklich dringend raten, damit du einfach dieses letztendlich kleine Problem, das für dich aber ein großes Problem ist, ich nehme es schon sehr ernst, missverstehe mich nicht, aber damit du das aus dem Kopf rauskriegst. Ja, Thomas. Ich verstehe schon. Ich verstehe, das ist die einzige Möglichkeit, aber ich weiß auch vom Kopf her, ne, dass es objektiv so ist und bleibt. Ne? Nö, ja, dass es so bleibt, das, ne, das ist ja nur, das ist ja eine unsinnige Herangehensweise an eine Therapie, wenn du sagst, es bleibt sowieso, wie es ist. Nee, der Penis bleibt, wie er ist. Der bleibt, wie er ist, das genau. Das meine ich. Ne? Ja. Und, pass auf, Thorsten. Wir werden uns jetzt mit dir beschäftigen. Du kriegst die Adressen an die Hand und dann versuch da mal was in die Gänge zu bringen, dass du zu einer solchen Beratung oder Therapie gehst. Ja? Ja. Junge! Ja, Mensch, ja, gut. Wir rufen dich gleich wieder an. Nett, mal mit dir gesprochen zu haben. Sehr gerne. Mein Lieber, alles Gute. Okay, ja. Tschüss. Tschüss. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich wirklich noch nie gehört, dass jemand Komplexe hat, weil er beschnitten ist. Mit wem machen wir weiter? Wir machen weiter mit Jessica und Jessica ist 30. Hallo Jessica. Ja, hallo. Ja, Jessica, um was geht's denn bei dir? Ja, es geht wirklich um mir. Bei mir geht's darum, dass ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe, der mich jetzt anfängt wirklich zu tyrannisieren. Ich muss dazu sagen, ich bin alleinerziehende Mutter von 5 Kindern. Von 5 Kindern? Ja, von Respekt. 5 Kindern. 5 Kinder? Du bist 30 Jahre alt. Ja. Du hast dich mal angehalten, du lieber Himmel. Ja. Mann. Das ist auch mein Wunschkinder. Die wollte ich auch wirklich alle haben. Ich hatte das auch alles mit meinem Mann so geplant. Und die, viele Kinder, und die Kinder, diese 5 Kinder, sind alle von dem einen Mann? Ja, alle von dem einen Mann. Alle von dem einen Mann. Und seit wann hast du dich getrennt von ihm? Also mein Mann hat sich eigentlich von mir getrennt. Ah, ja. Muss ich dazu sagen, ich war damals mit dem letzten Kind schwanger, mit Jill. Die ist jetzt 1 Jahr alt. Ja. Und in der Schwangerschaft hat er eine andere Frau kennengelernt und hat mich dann ja sozusagen verlassen. Ne? Also von einem Jahr ungefähr. Ja, genau. Mhm. Und jetzt tyrannisiert er dich. Ja, genau. Warum? Jetzt tyrannisiert er mich, weil er wieder nach Hause möchte. Ja, er kommt damit nicht klar. Er sagt, er bereut das und möchte wieder nach Hause. Und ach so, er läuft erst weg und will jetzt wieder zurück. Ja, genau so sieht's aus, genau. Aber du willst ihn nicht mehr? Nein, ich habe jetzt mein Leben endlich umgekrempelt und mir geht's gut und den Kindern geht's gut. Und du sagst, ich habe mein Leben endlich umgekrempelt. Heißt das, dass du auch gar nicht so glücklich mehr mit ihm warst? Nee. Warum nicht? Was war da? Unglücklich. Mein Mann war sehr oft aggressiv geworden und hatte auch ein Alkoholproblem und ja. Wie kam es dann, wenn diese Beziehung gar nicht mal so gut war, dass ihr euch dann zu 5 Kindern entschieden habt? Ja, das war so ziemlich, das ging so ziemlich, vor 2 Jahren ging das ungefähr los, ne? Und ich hatte dann immer wieder versucht, mit meinem Mann auch drüber zu sprechen, eine Therapie zu machen oder eine Eheberatung zu machen. Ach so, am Anfang war es besser. Ja. Wie lange wart ihr eigentlich zusammen? 8 Jahre. 8 Jahre. Mhm. Wie sieht das denn jetzt aus? Steht er oft bei dir vor der Tür? Ruft er dich an oder was macht er? Ja, er steht oft bei mir vor der Tür oder hat uns nachts hier die Fenster eingetreten und stand auf einmal vor mir und hat mich geschlagen. Und oh, das ist ja dann schon... Möbel kaputt gemacht, alles, was uns irgendwie aufgebaut hat, hat er kaputt gemacht. Und das ist ja dann schon äußerst ernst. Hast du die Polizei benachrichtigt? Ja, wir hatten auch einstweilige Verfügung beim Gericht beantragt, habe ich also, ja, und beim Jugendamt, ans Jugendamt habe ich mich gewendet, die mir sehr geholfen haben. Mhm. Die einstweilige Verfügung, der ist stattgegeben worden? Ja. Und seitdem kommt er zumindest nicht mehr in die Nähe der Wohnung? Aber das hat ihn nicht aufgehalten, nein, das hat ihn nicht aufgehalten. Er ist trotzdem reingegangen oder hat mich abgefangen und das, ja. Jetzt mal weiter. Ne? Hast du ihn angezeigt? Ja, auch. Sämtliche Strafanzeigen. Und die wurden immer wieder abgelehnt, ne? Warum? Weil ich das nicht beweisen konnte. Ich konnte es wirklich nicht beweisen. Das Einzige, was ich wirklich machen konnte, ist zum Arzt gehen und irgendwelche Tests vorlegen. Aber es hat nie ausgereicht, um ihn wirklich, nee. Aber wenn er dich vor 1 Jahr erst verlassen hat, wie lange geht denn dieses Spiel jetzt schon? Eine Weile war er dann bestimmt auch bei der anderen Frau. Ja. Und wie lange läuft diese Belästigung jetzt? Also das hat jetzt wieder angefangen seit ungefähr 2 Monaten, ne? Dass er jetzt wirklich wieder anfängt, ich will nach Hause und... Aber da kannst du doch noch nicht alle Register gezogen haben in 2 Monaten. Doch, wir haben ganz viel gemacht. Ich habe mir auch eine Familienhilfe jetzt geholt vom Jugendamt, die mich da wirklich gut unterstützt hat. Ja, was sagt denn die Polizei? Die sagt nur, weil du es nicht direkt beweisen kannst, können sie nichts machen? Ja, sozusagen, ja. Eine Strafanzeige folgt nach der anderen und es passiert einfach nichts, ne? Und es gibt keine, nicht, kannst du das nicht mal so arrangieren, dass da ein Zeuge bei ist, wenn er dann wieder auftaucht? Ja, wie gesagt, ich bin ja alleine mit meinen 5 Kindern. Ja, ja, klar. Meistens kommt er dann wirklich immer nachts oder abends, ne? Wann war er das letzte Mal da? Vor ungefähr 3 Wochen jetzt. Und heute Abend war er auch schon wieder. Also ja, stimmt. Heute Abend war er bei mir, da hat er aber zum Glück nichts gemacht. Da habe ich dann auch schon gedroht, dass ich die Polizei anrufe und so, ne? Hast du ihm denn die Tür aufgemacht heute Abend? Nein. Und wie wusstest du, dass er da ist? Er hat ans Fenster geklopft, ne? Ah ja. Und dann machst du das Fenster dann auf und sprichst mit ihm oder wie? Nee, das Fenster war auf Kipp und ich habe ihn dann gesagt, er soll sofort gehen, ne? Sonst rufe ich die Polizei an. Ich meine, das weiß er auch, dass ich das schon mache, ne? Hat er denn nicht mittlerweile auch ein bisschen Respekt und Angst vor, dass da doch Schwierigkeiten für ihn entstehen könnten? Ja, er ist im Moment auch auf Bewährung, weil er ja viele Straftaten jetzt noch gemacht hat in der letzten Zeit. Ach so. Nicht nur mit uns hier und so. Und dadurch hat er natürlich wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen mehr Angst. Ich hoffe. Ich habe einfach nur Angst und frage mich immer, warum da nichts passiert. Das heißt, du hast im Prinzip Jugendamt, Familienhilfe, Polizei, du hast alles eingeschaltet und alles gemacht, was man machen kann. Und trotzdem hast du das Gefühl, du bist ihm doch ausgesetzt und kannst dich nicht wirklich schützen vor ihm. Ja. Die Kinder sind ja dann alle noch relativ klein. Ja. Aber die Älteste oder der Älteste ist wie alt? Ja, das ist jetzt 8. Das wir acht. Haben ziemlich früh schon angefangen, ja. Ja, wie erklärst du dem Kleinen das, was da los ist? Das muss ja für die Kinder dann halt auch oder für ihn besonders auch irgendwie Stress bedeuten. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß es nicht. Also manchmal fehlen mir auch die Worte. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich das den Kindern erklären kann, ne? Das ist für mich auch eine ganz schwierige Situation als Mutter, wenn ich sehe, dass die Kinder dann in dem Moment Angst haben und fragen mich, ne? Und aber die haben doch bestimmt auch gefragt, wo ist der Papa? Der Papa ist plötzlich weg von dem Jahr. Wo ist er? Was hast du ihnen erklärt? Ich habe denen die Wahrheit gesagt. Und das war dann auch so? Ich habe denen die Wahrheit gesagt, dass Papa zu einer anderen Frau gegangen ist, ne? Hatten die denn ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater? Ja. Das schon? Ja, ja. Wie ist denn das überhaupt jetzt so geregelt? Hat er denn noch ein Recht, die Kinder zu sehen? Ja. Ja, wie macht er das? Das hat er. Aber er nimmt das nicht wirklich in Anspruch. Also ich glaube auch nicht, dass ihn das jetzt so... Es geht ihm im Moment auch nicht um die Kinder. Es geht ihm wirklich darum, einfach wieder herzukommen. Ne? Aber wie geht denn das? Er hat das Recht, die Kinder zu sehen. Das heißt, er hat das Recht, dann auch zu dir zu kommen und die Kinder zu besuchen oder abzuholen. Wie geht das denn? Ja, theoretisch könnte er das, ja. Aber ich habe mit dem Jugendamt gesprochen und die hatten auch gesagt, aufgrund dieses Alkoholproblem, was er hat, bin ich nicht verpflichtet, die Kinder mitzugeben. Das würde ich auch nicht tun. Verstehe. Nein. So, und du hast ihm 1000 Mal knallhart ins Gesicht gesagt, ich will nicht mehr. Ja. Und der akzeptiert es einfach nicht? Nein, überhaupt nicht, nein. Das ist eine bittere Situation. Ja, ja, und ich habe auch wirklich Angst, ne? Jetzt, wo er wieder zurück will und dass das wieder alles, dass das weiterläuft. Wie lange noch, ne? Ja, genau. Wahrscheinlich hast du auch Angst, wenn du aus dem Haus gehst, ne? Einkaufen gehst, mit den Kindern mal raus musst ja raus. Ja. Ne? Ist er dir oder euch da auch schon mal aufgelauert? Ja, haben wir alles schon gehabt. Alles schon gehabt. Ja, das ist alles schon vorgefallen, dass er mich auch mitten in der Straße, also wir wohnen an Torstedt, das ist ja im Dorf. Aber dass er mich da abgefangen hat und auch wirklich angepackt hat und es hat auch keiner was gemacht. Also die Leute stehen rum und gucken nur und man kann sich gar nicht mehr sicher fühlen, selbst wenn man draußen ist oder so unter Leuten. Ja. Ich finde das schrecklich. Das macht mir echt Angst. Du hast alles hier schon versucht und kommst nicht weiter und hast gedacht, ich rufe mal an und vielleicht gibt es da irgendeine Idee. Einfach auch mal sich auszusprechen, tut ganz gut, finde ich. Einfach das auch mal loszuwerden und mit jemandem drüber zu sprechen. Ja, wobei wir natürlich auch so gerne dir irgendwie helfen würden wollen. Irgendwie mit einem Tipp oder einem Ratschlag oder einer Verbindung. Da überlegen wir auf jeden Fall gleich im Hintergrund nochmal. Hast du denn Menschen, mit denen du auch da mal so drüber reden kannst? Ja, doch. Das schon. Freundinnen habe ich schon, ja klar. Wenn man mit einem Menschen, du kennst den ja nur sehr gut, das ist der Vater von deinen 5 Kindern. Und du hast den ja auch mal anders kennengelernt. Hättest du dir früher gedacht, dass der auch so eine Seite hat? Nein, niemals. Wirklich nicht. Niemals. Nee. Gab auch keine Andeutungen? Nein, überhaupt nicht. Das kippte dann nur so, wie du es gerade beschrieben hast, dann vor ein paar Jahren. Ja. Knall hören, das hätte ich nie geahnt. Hast du Sorge, dass der noch mehr in Wut gerät und vielleicht auch irgendwann mal was Schlimmes machen könnte? Ja, ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst, weil für mich ist dieser Mann irgendwie unberechenbar geworden. Mhm. Für mich ist er, ja, ich kann ihn jetzt überhaupt nicht mehr einschätzen, weil ich früher von ihm ein ganz anderes Bild hatte und ich ihn so von, nee, ich kann ihn nicht einschätzen. Er ist für mich irgendwie unberechenbar geworden. Ja, ja. Du wohnst in einem Dorf, sagst du? Ja. Im kleinen Ort. Und, ja. Und er wohnt auch in diesem Ort jetzt? Ja, ja. Was natürlich das Ganze noch viel komplizierter macht. Da läuft man sich ja noch viel schneller mal über den Weg und sieht sich und hört voneinander. Ja. Mhm. Also Jessica, ich überlege gerade, irgendwie werden wir mal versuchen, uns noch ein bisschen schlau zu machen im Hintergrund, was wir dir noch konkret an die Hand geben können. Wobei es sicher schwer wird, weil du schon so viel gemacht hast. Vielleicht hat der ein oder andere Zuschauer von uns, ein Zuhörer, aber auch noch eine Idee, der möge uns bitte mailen, domian@wdr.de, dass wir das einfach an dich weiterreichen können. Damit du damit du etwas in Ruhe wieder leben kannst und deine 5 Kinder großziehen kannst, was ja nur eine große und schwierige, auch belastende Sache ist, 5 Kinder da zu betreuen. Ja. Da sagt sie gar nichts. Ja, das ist doch eine tolle Sache, Mensch. Du bist erst 30, hast 5 Kinder. Super. Also, ich genieße das auch. Ich liebe sie auch und das klappt auch alles ganz toll. Ne? Also, ja. Es macht mir auch Spaß und alles. Und ich kriege auch ganz viel zurück von den Kindern. Ja. Und ich habe auch keine Lust mehr abzuhauen. Ich möchte nicht abhauen vor meinem Mann oder hier ausziehen. Wir haben jetzt gerade das Haus bekommen und sie haben es so schön gemacht jetzt eigentlich. Mhm. Ne? Ja, das ist ja auch ein Unding, dass man als Opfer dann weggehen muss. Ne? Und der Täter bestimmt dann, was zu tun ist. So geht's ja nicht. Ja, genau. So geht's ja nicht. Mhm. Außerdem musst du halt auch deine Kinder vor diesem Stress schützen, wie wir es gerade auch besprochen haben. Ja. Ja. Jessica, wir melden uns gleich nochmal bei dir und überlegen mal. Vielleicht haben wir doch noch irgendeine schlaue Idee, die dir ein bisschen weiterhelfen könnte. Ja, das ist ganz lieb. Dankeschön. Alles Gute, wir melden uns bei dir. Würde ich mich freuen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss, Jessica. Ciao. Nochmal der Hinweis auf morgen, auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Nesthocker. Und gerne möchte ich mit Leuten reden, die es sich zu Hause bei Mama und Papa sehr bequem gemacht haben, obwohl sie eigentlich schon aus dem Alter raus sind und ihr eigenes Leben führen sollten. Mit diesen Leuten würde ich gerne sprechen und auch natürlich sehr gerne mit den Eltern von Nesthockern. Wie findet ihr das denn, dass der Sohnemann und die Frau-Tochter immer noch zu Hause wohnt und sich bedienen lässt von euch? Findet ihr es gut oder sagt ihr so ganz im Stillen und Geheimen, Mensch, ich würde 3 Kreuze machen, wenn sie oder er endlich aus dem Haus ist. Ich liebe ihn oder sie zwar sehr, aber nun muss das Küken mal auf die eigenen Füße kommen. Also Nesthag und Hocker ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder natürlich rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. Carmen ist hier und Mario. Hallo Carmen. Hallo, hier ist Mario. Mario, wie alt bist du, Mario? Ich bin 39. 39, und die Carmen auch? Die Carmen ist auch 39. Kann ich mit euch beiden gleichzeitig sprechen, oder muss? Ja, sie ist ein bisschen aufgeregt jetzt. Also, sie haben mir jetzt gesagt, ob ich mit ihr sprechen könnte. Ja, okay. Ich meine nur... Ja, sie kriegt schon mit, das ist kein Thema. Sehr gut, um was geht's denn, Mario? Es geht um die Schwester von der Carmen, das ist die Marion. Also wir leben in Freiburg, im Freiburger Raum. Ja. Also ihr beiden seid ein Paar, das haben wir schon. Genau, richtig. Schon länger? Schon seit 2 Jahren, ja. Ah ja. Mhm. Okay. Und ihre Schwester lebt in Hamburg. Ja. Ja. Wir haben sie vor 3 Wochen etwa bei uns gehabt, für 3 Tage. Mhm. Und wollten ihr eigentlich ein neues Leben ermöglichen. Wir wollten ihr einen Job besorgen, eine Wohnung besorgen. Hat sie Probleme in ihrem Leben? Ich muss dazu sagen, sie ist auf die Welt gekommen, nicht als richtige Frau, sondern sie hat im Prinzip nicht eine komplett ausgebildete Scheide. Ja, das heißt, sie kann nicht so hundertprozentig Geschlechtsverkehr ausüben. Ja, ja. Ihr fällt auch eine Niere und die Gebärmutter ist nicht richtig ausgebildet. Sie kann also keine Kinder bekommen. Wie alt ist sie? Sie ist 32, ja. Ja. Sie hat auch, glaube ich, starke psychische Probleme. Mhm. Ja. Und ja, wir haben also, wie gesagt, sie da gehabt und haben dann vom Ex-Freund von ihr eine E-Mail bekommen, ja, dass sie also etliche 1.000 Euro Schulden bei ihm hinterlassen hat und dass sie auch der Prostitution nachgeht in Hamburg. Sie hat während der Zeit, wo sie mit ihm zusammen war, ist sie mehrfach von ihm abgehauen, hat dann mehrfach Wohnungen angemietet. Nach kurzer Zeit, wo ihr das Ganze über den Kopf gewachsen ist, hat sie dann die Wohnung, quasi hat sie alles stehen und liegen gelassen. Von und all dem habt ihr nichts mitbekommen? Haben wir leider nichts mitbekommen, nein. Und sie war jetzt bei euch, Ja, wir haben, sie hat im Prinzip gesagt, sie hat die Nase voll von Hamburg, sie möchte gern woanders hin. Aber hatte keine Details erzählt, was nee, wir wussten gar nichts, was da alles gelaufen ist. Glaubst du das, was der Ex-Freund geschrieben hat? Also wir haben mittlerweile auch zudem, ja, wir haben uns im Prinzip auch das vieles, sagen wir mal, schwarz auf weiß beweisen lassen, mhm, weil wir es erst nicht geglaubt haben. Mhm. Und es ist war tatsächlich so, dass also das, dass sie da mhm im Prinzip einen Scherbenhaufen hinterlassen mhm hat. Ja. Sie hat auch zuletzt noch parallel einen Freund gehabt dort oben. Und da ist es mittlerweile so, dass sie also was aus der Wohnung geklaut hat. Ja. Mhm. Er hat versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen, weil er den Wohnungsschlüssel haben wollte. Sie ist nicht mehr erreichbar. Ja. Ja, und jetzt hat er mittlerweile das Schloss ausgetauscht. Also da hängt eine ganze Menge schief. Ihr habt versucht, ihr so ein bisschen zu helfen, aber sie ist jetzt wieder in Hamburg? Ja, weil wir haben sie dann aufgrund der Tatsachen, weil wir diese E-Mail von ihm erhalten haben, von ihrem Ex, haben wir sie natürlich dann auch darauf angesprochen. Also ihr habt die E-Mail erhalten, während sie bei euch war? Genau, ja. Mhm. Und da haben wir sie darauf angesprochen, weil ich meine, wir mussten sie irgendwo darauf ansprechen, weil wenn da irgendwas im Argen ist, dann muss man natürlich darüber sprechen. Wie hat sie reagiert? Ja, sie hat alles abgestritten. Ja. Und bis heute. Ja, ja. Und sie hat dann im Prinzip ihren Koffer gepackt und ist im nächsten Zug und ist wieder nach Hamburg. Ja. Was ist jetzt das Problem, weswegen du anrufst? Ja, sie geht der Prostitution da oben nach. Nach wie vor? Nach wie vor. Woher weißt du das? Ja, wir haben also von ihrem Ex-Freund die Mitteilung bekommen, dass er also da dem nachgeht. Ich habe auch in diesem Club mal angerufen, wo sie dort ist. Mhm. Dennoch meine Frage, was ist für euch oder dich jetzt das Problem? Ja, wir haben einfach die Angst, dass das Schlimmeres passiert. Weil das ist halt, sie ist in Hamburg-Harburg, da sind die Türken da, als Zuhälter. Wir haben einfach Angst, dass ihr da was passiert. Und also da ist das Verantwortungsgefühl. Ja, klar. Ja, wir denken halt, wenn wir nichts tun und ihr passiert nachher was, machen wir uns halt auch Vorwürfe. Mhm. Und sie hat halt auch, glauben wir, halt schon ein starkes psychisches Problem. Mhm. Und habt ihr denn einen Zugang zu ihr noch oder Nicht mehr. Dann macht es die Sache ja ausgesprochen schwer. Sie ist eine erwachsene, selbstständige Frau. Und wenn sie den Kontakt zu euch so abgebrochen hat, was wollt ihr dann machen? Ja, das ist ja das Problem. Also ich meine, sie hatte bisher auch nur eine Handynummer, wo man sie erreichen konnte. Da ist sie auch nicht mehr erreichbar. Mhm. Ich habe jetzt mittlerweile ein paar Mal versucht, in diesem Club sie zu erreichen. Mhm. Da ist sie auch nicht mehr erreichbar. Definitiv macht ihr euch große Sorgen. Ja, klar. Weil irgendwas Schlimmes passieren könnte. Du sagst, du glaubst auch, dass sie seelisch-psychische Probleme hat und gar nicht mehr so vielleicht ihrer eigenen Situation ist. Ja. Mhm. Wir haben also schon auch über eine Mündigung nachgedacht und sie irgendwie einweisen zu lassen, aber es ist gar nicht so einfach. Also ich habe da auch mit einer Bekannten, die bei Gericht arbeitet, mal nachgefragt. Ja. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Pass auf, Mario, wir müssen alles Weitere jetzt im Hintergrund mit dir erörtern, weil die Sendung vorbei ist. Mhm. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich weiter wieder mit dir. Bis gleich. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Tobias Fritz. Und morgen heißt unser Thema Nesthocker. Ich möchte gerne mit Nesthockern sprechen und mit Eltern von Nesthockern. 1 Uhr und ab